Crop FM, Ausgabe Nummer 312. Wir schreiben den 21. Februar 2014. Mein Gast heute Abend ist Wladislav Raab und es geht um die belgische UFO-Welle. Ja, der 1970 in St. Petersburg geborene Forscher und Autor Wladislav Raab beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit dem UFO-Phänomen. Sein Arbeitsschwerpunkt sind Falluntersuchungen, UFO-Entführungsfälle und Begegnungen mit fremdartigen Wesen und offenbar auch die belgische UFO-Welle gehört zu seinen Spezialitäten, was mich sehr freut. Und es freut mich, dass du heute Zeit hattest, wieder mal auf meiner Sendung zu Gast zu sein. Hallo, Wladislav. Hallo, Tarek, und Gruß an alle Zuhörer. Ja, ich muss da jetzt noch dazu sagen, wie es eigentlich zu dieser Sendung kam, das ist vielleicht auch noch ganz lustig. Der Jörg Vogeltanz hat mir da in heimtückischer Weise ein Buch zukommen lassen, ich habe es hier neben mir liegen, UFO-Welle über Belgien, herausgegeben von der Société Belge d'Études des Phénomènes Spatiaux, SOBEPS, genau, SOBEPS, geschrieben, ich habe es tausendmal jetzt gelesen, die Abkürzung natürlich jetzt vergessen, und ich lese da so rein und dann denke ich mir irgendwie, also zuerst dachte ich mir, nein, nicht schon wieder ein UFO-Buch und ich blätter so durch, ja, ein Fall nach dem anderen, ich weiß nicht, und dann fange ich da an zu lesen und dann irgendwann dachte ich mir, hey, ich meine, das ist doch irgendwie, das kann es doch nicht sein, und dann dachte ich mir, ja, irgendwie würde ich das gerne jetzt behandeln und da bist mir als erster du eingefallen und tatsächlich, du hast ja auch selbst da Zeuginnen etc. befragt. Mhm. Jetzt, ich meine, offenbar glaubt ja niemand, dass das wirklich stattgefunden hat, ne? Ja, die Situation ist eigentlich ein bisschen paradox. Es war ja, also die, man muss natürlich dazu sagen, die belgische UFO-Welle hat sich ja von den meisten vorhergehenden UFO-Wellen, wie wir es beispielsweise so 91, 92 in Mexiko ja hatten, hat sich ja unterschieden. Zum einen mal aufgrund der wirklich der Masse von Augenzeugen. Da waren ja 2000 gemeldete Berichte. Von denen konnten dann gerade mal so 650 untersucht werden und davon wurden also 500 als unidentifiziert klassifiziert. Was vor allem halt natürlich damit zusammenhängt, dass die belgische Welle, ich hatte es ja schon angesprochen, sich völlig unterschieden hat von den anderen, aufgrund dessen, dass diese Objekte ja extrem nah sich am Boden bewegt haben. Also normalerweise ist es halt so, dass dann irgendwelche Scheiben oder Kugeln da in 40, 50, 60 Metern Höhe sich bewegen oder noch höher. Bei den belgischen Objekten und ja auch dann später in den USA mit diesen schwarzen Dreiecken war es allerdings so, dass die sich ja dann, da konnte man ja fast schon so eine Schablone danach zeichnen, dass sie sich dann eben halt dann also wirklich so auf Baumwipfelhöhe bewegt haben. Es gibt da ja so die Klassifikation vom Alan Hynek da, die Begegnung der ersten Art, also praktisch dann bis zu einer Entfernung von 150 Metern und bei den belgischen Objekten waren das dann eben halt dann 20 Meter, 15 Meter. Also es war wirklich so, dass die dann auch da entlang von diesen hell erleuchteten belgischen Autobahnen geflogen sind. Da gibt es ja eine ganze Reihe von recht interessanten Zeugenberichten, Zeugenskizzen, wo man dann also wirklich gesehen hat, dass das Streulicht, das also da eben halt reflektiert hat durch diese Autobahnbeleuchtung, den unteren Bereich dieser Objekte erhellt hat und die konnten da alle möglichen Gitterstrukturen wahrnehmen, Kabel oder Schläuche oder was da eben halt dann auch immer war. Also die belgische Welle unterschied sich völlig von dem, was man eben halt bisher kannte und heute wird das ja immer so ein bisschen dargestellt, als ob so diese dreieckigen Flugobjekte so ein Evergreen waren. Ich habe die Sichtungsmeldungen damals ziemlich gut mitbekommen, und zwar durch so einen News-Clipping-Service. Den hat ja der Johannes Fieberg, mit dem hatte ich ja damals ja zusammengearbeitet. Also wir haben uns halt so gegenseitig Informationen zukommen lassen und ähnliches. Und da ich damals halt noch in der Ausbildung war, konnte ich mir so diesen deutschsprachigen und internationalen News-Clipping Service halt nicht leisten. Und dann hat er eben halt bezogen, er hat für mich dann immer die Kopien gemacht und hatte die mir dann zukommen lassen und das war dann eben halt dann auch recht interessant zu sehen, weil da auch verschiedene Leute von MUFON oder KUFOS dann versucht haben, in irgendeiner Form aus den Archiven noch entsprechende parallele Berichte dann zu finden. Das war dann auch ein bisschen schwierig. Die sind da vielleicht auf 4, 5 Reporte gekommen. Ich habe ja auch dann die Flying Saucer Review gelesen aus Großbritannien damals und die kamen bei ihren Fallsammlungen auch gerade mal so auf 5, 6 Fälle. Der Luke Bürgin hat hier in der Schweiz ein Magazin herausgegeben, das war das Sein und er hat es also auch eben mal dann probiert, aber Fakt ist, dass die belgische UFO-Welle damals, und das muss man auch aus der historischen Perspektive heraus sagen, absolutes Novum war, eigentlich mit in allen Belangen, also von der Flugcharakteristik her, von der Entfernung zu den Zeugen her. Normalerweise bei UFO-Wellen tauchten sonst immer irgendwelche Kreaturen auf. Es kam zu Entführungsberichten, das fehlte da eben halt dann völlig. Und diese Objekte waren, ich hatte es ja schon mal erwähnt, eben halt dann aufgrund der Nähe auch recht gut zu sehen. Und es war natürlich dann auch das erste Mal, dass ja dieses Teamwork da zwischen dem belgischen Militär, also das war ja damals der Generalmajor de Brouwer, der ja für die Luftverteidigung von Belgien zuständig war, der hat da natürlich die Sache so geregelt, wie man sich in den USA oder in Frankreich oder in anderen Staaten gar nicht vorstellen kann. Der hat so ein Teamwork gemacht. Da waren ja Leute von der SOWEPS, mit denen hat er sich dann eben mal zusammengetan, dann die Polizei, und das heißt, sobald irgendwo ein UFO dann beobachtet worden ist, konnte man dann eben mal das Militär einschalten, und die haben ja dann, das weiß man ja auch so, die Geschichte da vom 31. März, die haben halt auch dann entsprechend die F-16 Jets dann losgeschickt zur Verfolgung, und das wäre ja ohne die Initiative von diesem Generalmajor de Brouwer ja gar nicht möglich gewesen, weil das wirklich so ein Amalgam war aus der Zusammenarbeit von zivilen SOWEPS-Ermittlern, der Polizei und dem belgischen Militär. Ja, echt spannend. Nur im Glauben tut es niemand, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass man dem Ganzen nicht weiter nachgegangen ist. Also ich meine, irgendwo ist es ja dann völlig wieder so in der Unbedeutenheit verschwunden. Also es ist wirklich absurd. Also wenn man also in dieses Buch da reinliest, ja, also die erste Welle sozusagen, die irgendwann am 29. November, glaube ich, gestartet ist, ja. Und dann liest man da einen nach dem anderen und Waren 140 an dem Tag mit 13 Polizeibeamten. Ja. Also ich sage dazu immer, das war der D-Day. Bitte? Ich sage dazu immer, das war der D-Day. Das war eine regelrechte Invasion, die da abgelaufen ist. Ja. Wie viele Polizeibeamte waren da irgendwo? Es waren 13 Polizeibeamte. Also es ist 13. Dann in den Medien war es so, dass man ja da immer so zwei Eupener Landgendarmen eben halt dann auch interviewt hat. Aber es war dann tatsächlich so, das war eine regelrechte Invasion. Also ich habe das mal bei einem französischsprachigen Beitrag, also ich habe zwar den Inhalt nicht verstanden, aber es war ganz interessant, weil die ja die Anrufe von den Zivilisten, die da angerufen hatten bei der Polizei, die haben sie dann gebracht, und dann hat man da eben halt auch die Stimmen von den Leuten gehört, die da also ganz aufgebracht waren, dass sie das dann eben halt beobachtet haben. Dann sind dann Polizeibeamte, die mit ihren Streifenwagen unterwegs waren, sind da angehalten worden von Automobilisten, die das dann eben halt dann auch gesehen haben. Und das war eigentlich, also wenn man sich als Ufologe etwas wünschen kann, dann würde ich sagen, war das so der 29. November 1989 ein absoluter Glückstag. Also du hattest, wie gesagt, 140 Zeugen, 13 Polizeibeamte. Wenn man in Eupen war, und Eupen hat wie viele Einwohner eigentlich? Das weiß ich nicht. Ja. Also Eupen ist eben halt ein relativ kleines Städtchen und eben halt dann auch mit so einer ländlichen Region. Ich hatte selber ja dann durch Vermittlung von dem leider zwischenzeitlich verstorbenen Autor und Forscher Willi Schillings mal mit einem Zeugen dann zu tun. Mit dem habe ich telefoniert, der war aus Eupen und der gehörte eben halt dann auch zu den vielen Zeugen, die praktisch so ein Dreieck dann beobachtet haben, die das allerdings nicht gemeldet haben. Und also man muss natürlich davon ausgehen, dass diese 2000 Zeugen, die wir also ja heute haben oder von denen man heute weiß, das sind ja auch nur diejenigen, die sich gemeldet haben, und viele werden sich wahrscheinlich nicht gemeldet haben, also so, dass dann wahrscheinlich die Dunkelziffer wesentlich höher ist. Ja, und das erste Objekt wurde, glaube ich, von zwei Polizisten gesehen. Also die ersten beiden Zeugen waren ja auch Polizisten. Nicht ganz, gleich am Anfang. Aber das erste Objekt, das der Zeuge da gesehen hat, kam aus Deutschland oder aus Richtung Deutschland. Ne? Das war es gibt also eine ganz schöne Animation. Also ob es aus Deutschland gekommen ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ja, das war ja eigentlich ganz schön mal zu sehen. Es gibt da so eine Animation, wo man jetzt dann eben mal dann also im zeitlichen Verlauf sieht, wie die Welle sich dann entwickelt hat. Und das war also dann auch wirklich so, es beginnt also in Eupen und bewegt sich dann in Richtung des Westens von Belgien. Und das war eigentlich ganz interessant, weil natürlich der größte Teil der UFO-Sichtungen sich dann auch wirklich an die Staatsgrenzen gehalten hat. Es gibt da so eine Frequenz, wo das so richtig, also die französische Grenze regelrecht zu umgehen scheint. Also da wollen sie scheinbar irgendwie nicht hin. Und es war wirklich so, dass das dann eben halt die ganze Region geflutet hat, aber der 29. ist natürlich jetzt nur der D-Day, also praktisch da, wo die Post abgegangen ist. Die Welle an sich begann eigentlich schon früher, also es gab vereinzelte Sichtungsberichte dann im September, im Oktober gab es dann eben halt in einige, nur der 29. ist eben halt wirklich so dieses massive in Erscheinung treten. Und vor allem haben die es natürlich den Sichtungszeugen auch relativ leicht gemacht. Da gab es ja dann Kuriositäten, die da auch beobachtet worden sind. Das heißt, diese Dreiecke, die da rumflogen, die sind ja für die, die jetzt vielleicht diese Strukturen nicht kennen, da sind ja dann also an den jeweiligen Eckpunkten immer sehr helle weiße Lichter. Und in der Mitte ist ja ein rotes, so zirkulierendes Licht. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass dieses mittlere rote Licht sich vom Hauptkörper eben halt dann auch entfernen kann. Da hat es dann Zeugen gegeben, die geschildert haben, dass diese Objekte sich dann eben halt dann von diesem, Mutterschiff entfernt haben. Und die sind dann in der Gegend rumgeflogen über die Dächer der Stadt. Und oder beziehungsweise haben dann also in ländlichen Gebieten ihre Runden gedreht, sind dann also wieder zurück zum Hauptobjekt. Es sind dann auch Laserstrahlen von diesen Dreiecken ausgegangen, die allerdings anders strukturiert waren als das, was wir als Solid Light bei den normalen UFOs kennen. Also das war dann doch ein entsprechender Unterschied. Das war eben halt, also von der Farbe her und von den Eigenschaften her sah es halt wirklich aus wie Laserlicht. Und die Piloten dieser Dreiecke hatten ja auch die lustige Angewohnheit, auch auf Lichtsignale zu antworten. Es gibt eine ganze Reihe von Automobilisten, die dann unterwegs waren. Die haben dann also diese Dreiecke gesehen, sind dann stehen geblieben, haben denen also dann mit der Lichthupe so ein kleines Hallo rübergeschickt. Und kurioserweise wurde das dann eben halt dann auch beantwortet. Wieder andere haben dann so Taschenlampen gehabt, haben dann mit den Taschenlampen hingestrahlt und dann kam das dann in der gleichen Frequenz halt dann auch wieder zurück. Also es war kurios. Es war in vielen Fällen kurios, ja. Gab es da nicht auch Fälle, wo man Strahlen sah, die dann plötzlich mitten in der Luft aufgehört haben? Ohne ersichtlichen Grund? Sind mir so nicht aufgefallen. Also es wäre halt so ein klassisches Zeichen für das Solid Light gewesen, weil das Solid Light, also sagt ja schon der Name, dass es dann eben halt dann also praktisch nicht so licht ist, wie wir das von Eigenschaften her kennen, dass es dann eben halt dann verstrahlt, sondern dass sich das dann eben halt beispielsweise in der Länge oder auch in der Form eben halt dann auch entsprechend bündeln lässt. Also so, was wir halt so vom UFO-Phänomen her kennen, das wird ja dann auch wohl irgendwie, also zumindest so will es die UFO-Legende, sollen damit dann auch Dinge transportiert werden können oder eingesogen ins Objekt. Also das ist da nicht beobachtet worden. Also auch das Licht, das dann eben mal so von diesen drei Hauptlichtern an den Objekten nach unten strahlte, verhielt sich da eigentlich auch völlig normal. Okay. Völlig normal. Ich meine, es hatte jetzt keine, also jetzt völlig normal im Kontext natürlich von Solid Light. Also ich habe das mal dahingehend ein bisschen abgeklopft, ob das jetzt hier irgendwelche Solid Lights waren oder so. In dem Falle scheinbar nicht. Okay, dann verwechsel ich das jetzt, weil ich bilde meine am Anfang, vielleicht muss ich nochmal nachlesen, dass da irgendein Zeuge auch sowas gesehen hätte, aber. Wer weiß. Ich kann es nicht ausschließen, also ich persönlich kenne es jetzt nicht, also aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, wie gesagt, ich bin ja unmöglich, auch ich habe unmöglich das ganze Buch lesen können, es hat so 700 Seiten, zwar mit Abbildungen, aber dennoch, also puh. Und irgendwann dann kommt man in so einen fast einen Trance-Zustand rein, so eine Sichtung nach der anderen. Also es ist wirklich spannend. Diese Lichter haben sich überhaupt sehr seltsam verhalten, weil oder waren auch aus anderen Gründen irgendwie seltsam, weil Leute dann auch gesagt haben, sie waren extrem hell, haben aber nicht geblendet. Es war nebelig, aber diese Lichter haben keinen Hof gebildet oder irgendwas, oder waren völlig klar zu sehen. Also irgendwas hat es da gehabt mit diesen Lichtern. Die waren auf jeden Fall jetzt keine normalen LED-Lampen oder so, sondern irgendwas war da anders. Vielleicht gehen wir mal so kurz, so in 10 Minuten oder so, die Chronologie durch, damit wir das einmal so als Bogen haben, von was wir da jetzt überhaupt in der Gesamtheit sprechen. Bitte. Ja, gut, die Chronologie, also ist natürlich die Frage, soll ich jetzt wirklich ganz vorne anfangen oder soll ich die Spannung noch ein bisschen beibehalten, um was es sich bei diesen Objekten handeln könnte? Ja, ich weiß ja, was du da anspielst. Den Artikel habe ich auch verlinkt. Gehen wir einmal das durch, was jetzt vor allem auch in diesem Buch die belgische UFO-Welle festgehalten ist. Also quasi die, die von der Sobeps erhobenen Fakt, die erhobene Faktenlage. Gehen wir das einmal durch. Also wir starten da quasi am 29. November, da machen also, wie du es gesagt hast, also über 100 Zeugen, inklusive Polizisten, machen also diese Beobachtungen. Mhm. Und das hat sich ja dann mit so einem Auf und Ab mal bis zum Ende des Jahres gezogen. Also es waren halt insgesamt 18 Monate, wobei man natürlich sagen muss, und das ist halt, das unterscheidet ja diese belgische Welle eben halt dann auch so von den anderen, die Berichte an sich verliefen alle ziemlich gleichmäßig. Also ich selber blogge ja regelmäßig solche Berichte, die jetzt auch aus den USA kommen. Und ich hatte das ja schon erwähnt, du brauchst eigentlich nur zwei oder drei Muster und unter denen kannst du dann eigentlich den größten Teil von diesen Berichten eben mal dann ablegen. Die Chronologie war eben mal dann die, dass sich dann also praktisch diese UFO-Welle von Eupen, hat es ja schon erwähnt, dann also quer durch das ganze Land gezogen hat. Wobei natürlich der Aspekt wirklich immer wieder auftrat, dass die Sichtungsberichte sich an sich kaum voneinander unterschieden. Also das heißt, die Objekte verhielten sich so, dass sie dann also meistens so auf der Baumwipfelhöhe entlang flogen. Sie flogen an diesen belgischen Autobahnen entlang. Sie schienen dann auch einzelne Fahrzeuge eben halt dann zu verfolgen. Sie waren allerdings die ganze Zeit über im Tiefflug und ich habe ja einen Kollegen in New York, das ist der Greg, der hat ja früher in Kaiserslautern ja als GI gearbeitet oder war halt also da dort stationiert. Ich habe ihn jetzt hier über so ein Alien Forum 2001 kennengelernt, der ist ja zwischenzeitlich in New York und der hat mir halt dann gesagt, dass ihn das an ein Militärmanöver erinnert, dass ja die amerikanischen Spezialkräfte eben halt dann nutzen. Das heißt, die fliegen dann also auch wirklich dann entlang von diesen Baumwipfeln und wenn irgendwelche Erhöhungen kommen, sei es jetzt irgendwelche Türme oder sonst irgendwas, dann werden diese nicht überflogen, sondern man fliegt an ihnen herum. Und mir ist ja aufgefallen, sowohl bei der belgischen Welle als auch dann bei den Berichten, die ich ja so regelmäßig übersetze aus den USA, dass das auch diesem Flugverhalten dann eben halt dann entspricht. Das heißt, es geht ja scheinbar darum, möglichst von Radar nicht erfasst zu werden. Und da wird dann eben halt dann dieses Flugverhalten dann kopiert. Das ging dann eigentlich die ganze Zeit so weiter bis zum 31. März. Da war es so, dass dann eben halt aufgrund des Teamworks, das ich ja schon mal angeschnitten hatte, von Generalmajor De Brouw, also vom belgischen Militär und den Polizeikräften und der SOBEPS, es möglich war eben halt dann also praktisch so ein UFO Ding festzumachen. Es gab also Augenzeugenberichte am Boden. Das waren also Zivilisten, die das eben halt dann ausgemacht haben. Und man erfasste dann dieses Objekt dann eben halt dann auch auf Radar. Und daraufhin entsandte man also zwei F-16-Jets, die die Verfolgung dann von diesem Objekt aufnahmen. Sie konnten das Vehikel zwar nicht visuell wahrnehmen, hatten es allerdings dann eben halt dann auf Radar, auch im sogenannten Lock-On. Und dann ereignete sich also eine Geschichte, die war recht lustig, und zwar plötzlich ging von diesem fremdartigen Objekt ein Jamming-Signal aus. Das ist so ein Störsignal. Also das kennt man jetzt beispielsweise, wenn irgendein gegnerisches Flugzeug eben halt dann irgendwo auftaucht und man versucht, das da eben halt dann vom Himmel zu holen, dann ertönt dieses Störsignal und soll eben halt dann verhindern, dass dieser Jet dann eben halt, dieser Spionagejet abgeschossen wird. Das finde ich etwas merkwürdig, vor allem, weil es natürlich dann innerhalb der Diskussion eigentlich komplett untergegangen ist, weil ich mich natürlich frage, wenn wir es hier tatsächlich mit einer fortgeschrittenen Technologie zu tun haben, warum setzen die dann wirklich so ein Jamming-Signal ein, was also in Relation zu diesen schwarzen Dreiecken müssten die F-16-Jets ja völlig rückständige Technologie sein. Da ziehe ich einfach mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit davon, löse mich auf oder mache sonst irgendwelche Geschichten. Aber dieses Objekt hatte die beiden eben halt dann ja sozusagen wohl nicht anders davon bekommen können, hat also dann mit diesem Jamming-Signal gearbeitet und dann eben halt beschleunigt auf 1800 Stundenkilometer. Das Interessante ist, es gab ja insgesamt vier verschiedene Radarsysteme, die das Ganze erfasst hatten. Also wir haben ja einmal die Radarsysteme der beiden F-16, dann gab es eben halt dann noch ein Radarsystem in Glonz, eins in Semmersake und eins in Biorische, oder wie man das dann eben halt dann ausspricht. Es waren also insgesamt vier verschiedene Systeme, die das Objekt 1 Stunde und 20 eben halt dann auf Radar hatten, und zwar am Stück. Und da ist ja dann auch immer irgendwie, ja, von Radarinterferenzen geredet worden. Das heißt also, dass die Radarstrahlen sich dann wohl irgendwo gefangen hätten und das sei dann also praktisch eine Art Rückkopplung. Also es wäre dann eben halt dann ein Radarengel gewesen. Allerdings gibt es in der ganzen Geschichte der Luftfahrt keinen Radarengel, der sich also eine Stunde 20 hält und von 4 verschiedenen Radarsystemen eben halt da registriert werden kann. Dennoch, der Punkt ist eigentlich, also offiziell wurde keiner dieser Radarkontakte bestätigt, ne? Nicht von den Piloten, man muss da unterscheiden. Also der Generalmajor De Brauer hat das ja dann eben, hat ja dann auch wirklich differenziert. Er hat gesagt, dass die Piloten in den F-16-Jets das Objekt visuell nicht wahrnehmen konnten. Allerdings war es natürlich so, dass es ja am Boden Zeugen gegeben hat. Und diese Zeugen hatten ja praktisch ja nicht nur die Jets gesehen, sondern die haben eben halt dann auch schnell fliegende Lichter gesehen. Einige Skeptiker haben da einen ziemlichen Unsinn erzählt. Die gingen nämlich davon aus, dass die Zeugen, die am Boden waren, irgendwelche Sterne gesehen haben. Das ist Quatsch. Es mag welche gegeben haben, die dann Sterne gesehen haben. Nur die Zeugen, um die es mir eben halt geht, die hatten also dann sowohl die Jets gesehen, als auch eben halt dann irgendwas, irgendwelche Lichter, die davor eben halt geflogen sind. Und insofern man jetzt nicht ein zweites UFO mit in Betracht zieht, das sich dann sozusagen vor das Dreieck geschoben hat, das dann vor den Jets dann auftaucht, da muss man halt einfach davon ausgehen, dass das diese Lichter waren, die dann von diesem schwarzen Dreieck stammten. Das heißt also, wir haben es hier eigentlich mit einem klassischen Fall zu tun, der nach der Heineckschen Klassifikation eben halt so ein radarvisueller Fall ist. Nur die Zeugen sind dann eben halt jetzt keine Militärs gewesen und deswegen war wahrscheinlich dann auch diese Aussage vom Generalmajor De Brauer auch darauf bezogen, dass es dann eben halt vom Militär diese Bestätigung nicht gegeben hat, aber wir haben ja die Zeugen, die das dann vom Boden aus ja beobachten konnten. Okay. Ja, wie ging das dann weiter? Das war jetzt, dieser Vorfall war, glaube ich, im Februar oder März, ne? Das war März. Das war März. Das war März, der 31. März 1990 und die ganze Welle dauerte ja so über 18 Monate und klang dann eben halt dann mit der Zeit aus. Also die ganze, es gibt eigentlich drei Kerndaten für die für diese belgische Sichtungswelle. Das eine ist August 1989, da kommen wir dann vielleicht später drauf. Dann der 29. November 1989, wo ja wie gesagt diese massive Häufung von Sichtungen begann und dann eben halt dann der 31. März 1990, was ja wie gesagt in dieser Radarerfassung kulminierte. Und ansonsten ging das Phänomen eben halt dann weiter wie gehabt. Aber es gab jetzt da keine besonderen Vorkommnisse mehr, sondern es ist halt wirklich einfach so dieser beständig ablaufende Sichtungsreigen, den wir auch heute beispielsweise in den USA haben. Also das heißt, die Objekte fliegen eben halt in tiefer Flughöhe eben halt dann vor sich hin und werden von Zeugen beobachtet und verschwinden dann eben halt dann wieder. Und nach dem 31. März 1990 gab es also keinen herausragenden Tag mehr. Es gab keinen herausragenden Tag mehr, allerdings gibt es dann eben mal ein Statement, also wieder von De Brauer, dass es wohl Radaraufzeichnungen gegeben hat von mehreren verschiedenen Radarsystemen. Er hat es allerdings dann nicht terminiert, aber da, also er konnte jetzt, also was heißt er konnte, er hätte wohl können, aber allerdings liegen mir jetzt da keine Daten vor, wann sich das Ganze abgespielt haben soll. Also es sei wohl so gewesen, dass man wohl zu verschiedenen Zeiten per Radar irgendetwas erfasst habe, allerdings jetzt nicht in der Qualität, wie wir das hatten jetzt hier am 31. März. Also da bestände dann tatsächlich eben mal halt die Möglichkeit, dass das dann also irgendwelche Radarengel oder ähnliches gewesen sein könnten. Aber sagen wir mal so, von der wirklichen Qualität her haben wir halt wirklich diesen 31. März da fixiert. Und wenn du jetzt sagst, es ging aber insgesamt 18 Monate, wie kann man das da jetzt abgrenzen? Also wo setzt man da den Schlusspunkt? Also wirklich einen Schlusspunkt in der Hinsicht hat es eigentlich nicht gegeben. Also die 18 Monate sind dann eben halt dann jetzt sozusagen die Zeit der intensiven oder der relativ intensiven Sichtungen. Es hat sich allerdings dann noch vereinzelt bis ins Jahr 1993 dann entsprechende Ereignisse dann auch abgespielt. Also ich hatte ja schon mal auf diesen News Clipping Service ja verwiesen und dann tauchten immer wieder so vereinzelt diese Objekte auf. Allerdings war dann die Sache medial eigentlich dann auch schon beerdigt. Es gab dann eben halt dann also weder vom Militär noch irgendwelche Anstrengungen praktisch nach dem Datum irgendetwas zu unternehmen Und auch die Medien gingen natürlich dann auch mit der Berichterstattung zurück, was wahrscheinlich dann auch damit zusammenhängt, dass die Anzahl der Sichtungen dann eben halt dann wieder abgenommen hat. Das heißt aber, dass es ein wirkliches Ende eigentlich gab. Ja, es ist ja selten so, dass bei einer UFO-Welle, also es ist halt, ja, also so eine UFO-Welle beginnt ja meistens mit einzelnen Sichtungen, ja, und dann kommt dann sozusagen die Aktion Donnerschlag. Das heißt, dann tauchen die eben halt dann wirklich in massiver Form auf und dann läuft das Phänomen so leicht aus. Ja, das heißt, du hast dann eben halt dann nehmen die Sichtungszahlen eben halt dann auch entsprechend ab. Es kommt zwar immer wieder zu einzelnen Sichtungen, aber die finden dann auch kein mediales Interesse mehr und dann ja dimmt das Phänomen weg. Das war auch ganz ähnlich beispielsweise bei dieser Hudson Valley Welle da zwischen ja, man müsste sagen 81 und 84, da war es auch so, dass, sagen wir mal, diese absolute Konzentration, die war ja, also es fing an 1981 mit den Sichtungsberichten, 82 gab es dann eben halt dann auch eine massive Präsenz von diesen bumerangförmigen oder V-förmigen Objekten. Dann allerdings wurden dann einfach die Intervalle immer wieder größer und das strahlte dann eben halt dann wieder weg. Es ist aber so der übliche Verlauf bei diesen ganzen UFO-Wellen, man kennt das ja auch beispielsweise, ich hatte das ja schon kurz angeschnitten in Mexiko. Im Sommer 1991, da wo die Sonnenfinsternis war, hat es ja dann am diesem Tag der Sonnenfinsternis ja insgesamt ja 17 Personen gegeben, die diese scheibenförmigen Flugkörper ja videografiert haben, aber dann ließ natürlich dann auch kontinuierlich die Präsenz danach. Aber das ist so der übliche Verlauf, der sich da eben halt dann gespiegelt hat. Gab es eigentlich nach der Mitte des Jahres 1991 noch vereinzelt irgendwo Sichtungen? Die Sichtungen, also es hat sich ja dann, meinst du jetzt in Belgien oder international? Belgien. In Belgien. Also die Welle an sich hat sich so ungefähr gezogen bis 93. Mhm. Okay. Aber natürlich jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht mit der gleichen Präsenz, die wir jetzt 89 oder 91 hatten, aber so die wirklich dieses massive Auftreten war eben halt dann über diese 18 Monate. Okay, und es gab ja natürlich auch international immer wieder sehr ähnliche Fälle. Also ich erinnere da nur an im Hudson Valley 1982, wo jetzt auch, wir haben davor gesprochen, eben auch wirklich boomerangförmige Objekte gesichtet wurden. In Phoenix 1997, die berühmten, das waren wahrscheinlich auch boomerangförmige Objekte, die ja sogar... Dieses ganz große. Ja, da waren ja riesige Geräte, ne, oder? Ja, also das, ja, man muss da unterscheiden, also die Aufnahmen, die man heute aus Phoenix sieht, das, also das, was da jetzt angeblich das UFO darstellen soll, das sind ja Flares. Also das, die eigentliche Sichtung, die Flares, glaube ich, wurden irgendwann um 22.30 Uhr aufgenommen. Das hauptsächliche Objekt allerdings war so zwischen 19, 20 Uhr unterwegs und unterschied sich auch völlig von diesen Flares. Also das war ein ganz großes, bumerangförmiges Objekt und hatte eben halt dann auch so an der Unterseite eine ganze Reihe von verschiedenen Lichtern, überflog dann eben halt dann auch ein relativ großes Areal und ja, das Problem war eben halt, dass dann irgendjemand diese Flares da videografiert hat und man jetzt also praktisch dann mit diesen Flares die ganze Sichtung praktisch erklärt. Wobei also das eine Ereignis mit dem anderen nichts zu tun hatte. Also man weiß heute, dass da eben halt eine relativ große zeitliche Lücke war zwischen der letzten Sichtung von diesem bumerangförmigen Objekt, das eben halt dann da in Arizona unterwegs war und dann also praktisch den Flares, die man dann erst Stunden später dann aufgenommen hat. Aber es hat sich da so etwas ja fokussiert halt, weil man meinte, man hätte jetzt dieses Objekt da eben halt dann entsprechend wahrgenommen. Aber es waren halt wirklich Militärflares. Also jeder, der, sagen wir mal, so eine Militärübung auf YouTube mal sich anguckt, der sieht das dann eben halt dann immer wieder, wie die dann entsprechend gesetzt werden und wie die dann sich verhalten. Na gut, aber es gab da schon auch eben das Objekt davor. Ja, das gab's schon. Und der Gouverneur von Arizona hat das ja zuerst abgestritten und dann, ich glaube, 2008 dann irgendwie ist er rausgerückt mit der Sprache, dass er es eigentlich selbst gesehen hat, falls Flemington. Ja. Das ist halt. Dann war es natürlich erkaltet, der Fall. Ne? Dann gab es Stephenville 2007, da gibt es eine Sendung im Archiv, sie ist vom Ankündertext auch verlinkt, da habe ich mit Linda Moulton Howe damals recht interessantes Interview gehalten. Da gab es auch eine Journalistin aus Stephenville, die da ganz engagiert war. Es gibt zum Beispiel die Sichtung des Talkshow-Hosts Art Bell, der eines dieser Dreiecke gesehen hat, und ich muss sagen, dem Mann glaube ich das auch, dass er so ein Ding gesehen hat, und wenn er das erzählt, dann wird das schon so sein, wie er es erzählt. Und dann, sagen wir, unser Gerhard Kröschel, der also auch einmal dieses, und du kennst, glaube ich, diese Trau deinen Augen nicht Ausgabe. Ja, ich habe das, ich habe den Fall gehört, also ich habe die Sendung gehört, ja. Wobei aber, mir kommt vor, diese Objekte werden immer größer, weil das, was der Gerhard Kröschel gesehen hat, das muss ja fast schon absurd groß gewesen sein, und wo mir also wirklich schon ernsthafte Zweifel kommen, ob das nicht irgendwie doch ein Irrtum war, oder also als ob er sich dann mit der Entfernung vielleicht nicht geirrt hat, weil das war wow, riesig. Ja, das mit der Größe ist immer schwierig, wenn man keine Referenz hat. Also ich meine, ein Objekt, das für mich jetzt recht groß erscheint, kann natürlich dann auch sich dadurch auszeichnen, dass es halt recht nah ist, während beispielsweise ein gigantisches Objekt aufgrund der Entfernung für mich relativ klein wirkt. Also da ist man natürlich dann mit den Größenangaben ja immer, also in der Regel, es gibt da so eine kleine Untersuchung, kann es sein, dass man sich also gerade nachts oder in der Dunkelheit da schon mal so um das 15-fache vertut. Ist mir auch ähnlich gegangen. Ich habe ja auch so Skywatch-Aktionen eben halt dann auch immer wieder gemacht, um einfach mal zu sehen, was mir die Zeugen schildern, damit ich dann so ungefähr eine Ahnung habe, weil also beispielsweise, wenn man sagt, ja, da fliegt ein Hubschrauber und das müsste man doch erkennen. Also es gibt da, ich habe das hier in München schon auch beobachtet, es gibt halt Hubschrauber, die aufgrund des Licht oder der Scheinwerfer, die sie einsetzen, total strange daherkommen, die hört man dann auch nicht. Und habe mich da auch maßlos in der Größe vertan. Ich dachte, oh, da kommt dann irgendwie so ein riesiges Ding daher. Und dabei war es eben halt dann einfach nur eine Konfiguration von Licht, die einfach diesen Eindruck erweckte. Also ich bin da bei Größeneinschätzungen, vor allem wenn es natürlich dann wirklich so in Meilen geht, ja, oder in absurde Größen, bin ich da eigentlich immer recht vorsichtig. In der Regel sind die Objekte dann tatsächlich kleiner, und es gibt ja dann auch immer wieder die Möglichkeit, da Vergleichsmaßnahmen anzustellen. Ja, ich glaube, auf die Größe kam er da irgendwie, weil es von der Sonne angestrahlt wurde von unten. Das war, glaube ich, schon dunkel, aber ist jetzt schon sehr lang her. Ich weiß es jetzt nicht mehr, es ist schon ein paar Jahre her, dass wir das Interview gemacht haben. Aber eben auch, boomerangförmig, dreieckig, also das ist eine Form, die wirklich sehr verbreitet ist. Man muss jetzt aber auch sagen, dass in Belgien, in der heißen Phase der Welle, alle möglichen Objekte gesichtet wurden. Also die waren nicht alle dreieckig, ne? Ja, gut, sagen wir es mal so, also die hauptsächliche Unterscheidung ist, also das, was in den USA beobachtet werden kann, ist, dass ja diese dreieckigen Objekte, also wo dreieckige Objekte sind, fliegen dann auch so rechteckige schwarze Objekte mit. Also die beiden scheinen wohl irgendwie zusammenzugehören. Da gibt es ja diesen interessanten Fall in Illinois, wo ja im Jahr 4. Januar war das, da mehrere Polizeibeamte eben mal dann so dreieckige Vehikel gesehen hatten, und dann gab es da noch wohl zivile Zeugen, die dann auch rechteckige Strukturen dann gesehen haben. Also die sehen halt dann aus wie so Dominosteine, die durch die Luft fliegen. In Belgien habe ich nicht in Erinnerung, dass da rechteckige Strukturen mit dabei waren. Allerdings flogen dann eben mal so die klassischen Untertassen eben mal dann auch hier und da nochmal herum. Ja, also doch, also ich blätter da jetzt gerade in dem Buch und das bilde ich mir jetzt aber ganz fest ein, dass da auch rechteckige, also Skizzen von rechteckigen Objekten gemacht wurden. Natürlich finde ich jetzt kein Beispiel. Zum Beispiel auf Seite 68, da sieht man ein rechteckiges. Zu dem Buch ist auch zu sagen, also manche der Aussagen sind schon, ich meine, es mag jetzt auch an der Übersetzung liegen, es war ursprünglich in Französisch geschrieben und es ist natürlich kein professioneller Autor jetzt, sondern das ist also der Herr Clairebeau zum Beispiel ist, glaube ich, Briefmarkenhändler. Das sind halt Menschen, die sich sehr für diese Phänomene interessieren und sicherlich auch da sehr gewissenhaft gearbeitet haben, da bin ich überzeugt. Aber das Buch ist teilweise ein bisschen sperrig dadurch, dass es jetzt eben vor allem auch übersetzt wurde aus dem Französischen und eben diese Sichtungen natürlich auch so wahnwitzig sind. Und teilweise habe ich aber bisschen was Widersprüchliches da auch rausgelesen, zum Beispiel auf Seite 154 habe ich mir jetzt nur so notiert. Also da beklagt sich zum Beispiel ein Zeuge, dass man Teile seiner Aussage unter Verschluss halte. Aber seine Aussage wurde da ja gerade quasi abgedruckt. Also irgendwie, und woher haben das dann die Forscher bekommen, wenn man seine Aussage unter Verschluss hat? Oder war das nicht die ganze Aussage, aber das kommt da irgendwie auch nicht raus? Ja, aber also das ist ja üblich. Naja. Das ist üblich. Also ich muss es gestehen, ich mache das hier genauso. Mhm. Es ist halt, was machst du genauso? Ich kann das mal an einem Beispiel mal, das Problem ist, das UFO-Phänomen in seiner grundlegenden Struktur ist so verrückt, du kannst es nicht alles bringen. Das ist halt so. Ich hatte beispielsweise hier in München, ich schneide es nur mal ganz kurz ein, um vielleicht Verständnis dafür irgendwie zu bekommen, war es so, wir hatten also da insgesamt 4 Zeugen, die waren auf so einer Dachterrasse, haben also abends gegessen und einer von denen hat dann so ein viereckiges Objekt beobachtet, das eben halt dann an seinen Ecken eben halt dann weiße Lichter hatte. Und er wies dann also die 3 anderen Männer eben halt dann drauf hin und alle 4 Zeugen sahen das dann halt. Und ich war dann auch vor Ort, habe also dann die ganzen Zeugenskizzen mir dann angesehen, habe die Berichte aufgenommen und das hat alles übereingestimmt und das war alles gar kein Problem. Und den Fall habe ich dann eben halt dann auf einem meiner früheren Blogs veröffentlicht. Jetzt war es dann allerdings so, dass der Hauptzeuge sich dann bei mir knapp 2 Monate später dann gemeldet hat und hat mir dann also geschildert, dass er also dann abends bei sich zu Hause in der Wohnung gesessen hat und bemerkte dann eben halt, also er hat ja praktisch dann, wo das in die Dachterrasse rausgeht, ist ja jetzt keine Wand, sondern das ist dann eben halt dann alles verglast. Und er sah dann eben halt dann so eine 2 Meter große Gestalt mit einem riesigen Hut auf dem Kopf und irgendwie so ein Mantel. Also sah eigentlich aus, so wie er es beschrieben hat, wie der Räuber Hotzenplotz. Okay. Und der geriet dann also völlig in Panik, rannte also dann zu seinem türkischen Nachbarn, der Nachbar mit seinen 3 Söhnen, der nahm also alle 3 Söhne mit, also die dann zu 4 dann eben mal dann auf diese Dachterrasse und also von dieser Gestalt war eben halt dann nichts mehr zu sehen, nur es stank dann eben halt nach Schwefel. Und also verstehst du, der erste Teil von der Sichtung ist praktisch ein klassischer Fall. Du hast 4 Zeugen, du hast eine klassische Form, die das wirkt glaubwürdig, weil das natürlich dann auch angestrahlt worden ist dann vom Streulicht hier von München. Also es war wirklich gut zu sehen am nächtlichen Himmel. Und 2 Monate später kommt halt so eine Geschichte. Und das sind halt dann so alles so Elemente, die zwar zum UFO-Phänomen dazu passen, aber wenn man das halt dann alles veröffentlicht, dann sind wir dann irgendwann mal so im dämonologischen Bereich. Und das ist halt dann schwierig, da muss man halt entscheiden. Ja, aber Moment, wie will man denn jemals rausfinden, was da dahinter steckt, wenn man die Hälfte davon einfach immer weglässt, weil es zu verrückt ist? Ja, weil es nicht geglaubt wird, weil es ja nicht geglaubt wird. Ich habe das ja... Aber die Forscher halten das ja dann auch von sich gegenseitig zurück und dann hat man ja nicht mehr alle Informationen und dann wie soll man da das jemals auf einen grünen Zweig kommen? Ja, weil das Problem ist, dass, sagen wir mal, die Informationen, die also unterdrückt werden, also es gibt ja dieses klassische Beispiel da von diesem Exeter Zwischenfall 1965, da war es so, dass dann ein Automobilist in den USA von dem UFO verfolgt wurde und da waren dann auch Polizeibeamte mit dabei und die sahen also ein scheibenförmiger rot leuchtender Flugkörper und da gibt's auch ein schönes Buch UFO Exeter oder irgendwie so, das dann eben halt dann auch verfasst worden ist. Und dann habe ich dann Jahre später erfahren, also über Philipp Imbrogno, der ja damals ja auch bei der Kufus mit dabei war und dieser eine Auto war wohl auch bei der Kufus mit dabei. Und der hat dann eben halt dann auch geschildert, dass er auch die bizarren Aspekte eben halt dann nicht veröffentlicht hat. Beispielsweise sind die Zeugen damals ja nicht verfolgt worden, sondern dieses UFO flog ja Harakiri-Angriffsflüge auf die, was die Zeugen völlig irre gemacht hat. Es gab dann auch parallel, also auch über das gleiche, von diesem Objekt gab es dann auch Tierverstümmelungen in dem gleichen Areal und eine Frau bekam dann eben halt dann einen Lichtstrahl ins Gesicht geschossen, der ihr dann die ganze Haut verbrannt hat. Und ja, verstehst du, wenn man ja, ich verstehe das schon, aber zum Beispiel selber ist jetzt mit den beiden Zeugen aus Knittelfeld, Zeuginnen aus Knittelfeld. Ja, wenn die dann wirklich so alles, ein bisschen mehr erzählen als nur die tanzenden Lichtpunkte am Himmel, dann natürlich, da sitzt man da und denkt sich, ja, ich meine, spinnt die Welt. Aber es ist, ich meine, das ist nun mal das Ganze. Wenn ihr jetzt den Räuber Hotzenplotz auf der Terrasse, der nach Schwefel stinkt, weglasst, sondern nur das schöne Objekt, das da irgendwie herumfliegt, ja gut, dann kann ich natürlich meine IT-Hypothese nochmal über den nächsten Bach retten. Aber mir kommt halt vor, wenn man dann alles da dazu tut, dann, ich weiß nicht, also, dann kann man eigentlich, Naja, also wenn das wirklich Besucher aus dem Kosmos sind, dann Prost Mahlzeit. Ja, ich kann es halt, also ja, wie soll ich sagen, also es gibt jetzt beispielsweise ein recht gutes Buch, in dem geht es dann also um die UFO-Sichtungen in Wales in den 1970er Jahren. Und ich bin ja ein großer Freund dieser Britophology, weil die Briten natürlich da eben halt dann wirklich alles mit reinnehmen, was sich phänomenologisch da eben halt auf geringen Gebieten halt dann abspielt. Und da tauchen eben halt so alle möglichen dämonologischen Geschichten mit ein. Also es gibt eine ganze Reihe von UFO-Forschern, die jetzt zwischenzeitlich sich ja aus der Ufologie entfernt haben, weil scheinbar also dieser Bodensatz des Phänomens ist nun mal, ja gut, hat, sagen wir mal, so gewisse Anleihen in dämonologischen Bereichen. Zum Teil, ja. Wobei die belgische Welle, halt ja, das will man nicht lesen. Naja gut, dann interessiert man sich halt nicht für das Ganze. Aber man kann es ja nicht man kann es in seinem Kopf doch nicht so zurechtbiegen, wie man es halt haben möchte. Ich meine, wenn ich mich dafür interessiere, dann muss ich mir das anschauen, was da ist. Meiner Meinung nach, aber okay. Ja. Nee, ich gebe dir da ja auch recht. Ich habe ja auch viele Sachen eben halt dann da auch veröffentlicht in dem Bereich. Aber bei einigen Geschichten kannst du es halt, die klingen völlig verrückt. Ja, ich weiß. Aber also diese belgische Welle, da gab es ja kaum Nahbegegnungen. War übrigens auch eine Frage im Chat, die jetzt schon lange vorbei ist. Aber gab es da auch, ich meine, ein paar Fälle, ich habe sogar im Buch bin ich über einen gestolpert, allerdings da ist ein junger Mann, der beschreibt eben, wie dieses Objekt auf ihn zukommt und dann hat er einen Filmriss und am nächsten Tag verheult er sich völlig seltsam und die Mutter glaubt, der ist irgendwie zuerst betrunken, dann irgendwie unter Drogen, dann wird sie einen Arzt und stellt fest, na, der ist eigentlich völlig nüchtern und dann erzählt er ihm, was ihm da passiert ist. Aber ansonsten gab es da jetzt diese Nahbegegnungen in dem Sinn und schon gar keine Ahnung, Dämonen, die da herumtanzen, die gab es jetzt in Belgien ja nicht. Ne? Nein, also das Belgien... war eine cleane UFO-Welle. Ja, es kommt natürlich immer nur darauf an, unter welche Kategorie von UFO man diese Objekte dann stellt. Mhm. Ja, nee, es war dahingehend wirklich clean. Es gab zwar immer wieder auch irgendwelche Hinweise darauf, dass da wohl irgendwas gelandet ist, was ich mir bei einem Objekt mit 30 Metern gut... wäre vielleicht möglich, dass die da eben halt wirklich gelandet sind, dass da irgendwelche Landespuren waren, aber in der Regel ist es halt wirklich so, also wir können, wenn man das jetzt vergleicht mit dieser Hudson Valley war es so, dass wir alleine da, also Kufus hatte ja 75 Entführungsberichte dann in der Zeit in Belgien, also es sei denn natürlich, so Benz hat alles verschleppt, was da an Informationen rangekommen ist, also das unterstelle ich jetzt mal nicht, aber für den Fall, nein, also mir ist jetzt keine einzige Humanoidensichtung bekannt, mir sind auch keine paranormalen Fälle bekannt. Mir ist eigentlich auch kein Bereich mit dem elektromagnetischen Wechselwirkungen oder mit physikalischen Wechselwirkungen dann bekannt. Ich hatte ja doch, habe ich auch einen gelesen, also wo ist so das Auto plötzlich dann abstirbt. Okay, das kommt, also ich hatte ich hatte ja den einen Bericht von Willy Schillings, der Zeuge da aus Eupen, bei dem blieb das Auto dann auch stehen und aber es muss keine elektromagnetische Interaktion sein mit dem. Das wollte ich dann nämlich eruieren, habe dann mit dem Zeugen gesprochen, der meinte halt, er hatte halt wirklich irgendwie für günstiges Geld dafür Apfel und ein Ei eben mal dieses Auto bekommen und das zickte halt die ganze Zeit herum und das war also wirklich so, dass er ungefähr jeden zweiten Tag irgendwo halt dann stehen geblieben ist. Also da besteht jetzt nicht unbedingt ein Zusammenhang eben halt dann zwischen diesem Objekt und dann also praktisch der Panne, die er da hatte. 1,5 Jahre intensive Welle, tausende Zeugen und kein einzig brauchbares Foto. So sieht's aus, ja. Ist allerdings auch diskutiert worden, da die Geschichte mit dem Herschel-Effekt. Ja. Führe aus. Ach so, ja, okay. Es gibt eine ganz lustige Fall, der war also am 1. April. Von Clairbeau. Lucien Clairbeau hat, glaube ich, dieses Foto gemacht, ne, oder? Ja, genau. Richtig. Da war eben halt ein Sobeps-Team auf einem Hügel auf so einer Skywatch-Aktion und dann flog dann eben halt dann auch so ein klassisches Dreieck. Also, soweit ich mich erinnern kann, hat es dann eben halt dann auf der Oberseite noch so eine kleine Kuppel überflog die halt und dann haben sie es fotografiert und eigentlich sind sie ja davon ausgegangen, dass man jetzt also doch ein schönes Dreieck auf dem Bild haben sollte. Es waren dann allerdings dann eben halt nur ein paar kleine Lichtpunkte, die dann da zu sehen waren. Und dann begann natürlich dann das Rätselraten, weil das war ja nicht das einzige Bild, das so ja nicht geklappt hat, sondern es gab auch weitere Zeugen, die versucht haben, diese Objekte dann zu fotografieren. Und dann bezog man dann eben halt verschiedene Arbeitshypothesen mit ein und kam eben halt dann auf den Herschel-Effekt. Also dieser William Herschel, der war ja so der Entdecker des Infrarotlichtes. Und also dieser BEPS versteht jetzt unter dem Herschel-Effekt eben halt das Einwirken von Infrarotlicht, also auf das latente Bild. Und die gehen halt dann davon aus, dass also aufgrund dessen, dass diese Objekte ja sehr tief fliegen, dass da eben halt dann in irgendeiner Form, ob das jetzt bewusst gemacht wird, um jetzt das Fotografieren unmöglich zu machen, oder ob das eine Nebenerscheinung eben halt des Antriebes ist, dass da eben halt dann auf diese Art und Weise hier die ganzen Bilder eben halt dann unmöglich sind, also dass man mit, dass man die halt nicht fotografieren kann. Und das ist wirklich ein Problem bei der Belgischen Welle, wenn man das jetzt sieht, wie viele Zeugen es gegeben hat und wie viele Versuche eben halt diese Objekte dann aufzunehmen. Und was dabei effektiv dann rausgekommen ist, dann war das schon ziemlich arm. Und also dieser Herschel-Effekt wäre dann eben halt eine Möglichkeit gewesen. Kurioserweise habe ich auch einen Artikel mal verfasst über einen amerikanischen Fall. Da lief das ganz ähnlich. Den, ich glaube, der Titel war TR3B und der Herschel-Effekt. Aber ich muss den wieder mal jetzt auf meinem neuesten Blog mal posten, da war es so also eine ganz ähnliche Geschichte, da war der Zeuge mit seinem Wagen unterwegs, sah so ein Dreieck, der ging dann gleich in die Bremsen, verließ den Wagen, hat es dann fotografiert und sah dann auch halt dann auch nur diese nur weit entfernte Lichtpunkte, und das unterschied sich halt wirklich völlig von dieser Nahbegegnung, die er hatte. Und da konnte sich das dann nicht erklären. Und da ist mir natürlich dann die Geschichte wieder vom 1. April da in Belgien wieder eingefallen, dass das unter Umständen eben halt dann praktisch eine Nebenwirkung von diesem Antrieb ist. Naja, man darf auch nicht vergessen, es gab damals, es gab keine Digitalkameras. Mhm. Man musste also nicht nur eine Kamera dabei haben, sondern auch einen Film eingelegt haben. Und dieser Film musste auch noch ein paar Bilder frei haben. Ja. Das vergisst man heute völlig. Es gab keine Telefone, die man eingesteckt hat. Also gab es zwar, aber wirklich nur für sehr betuchte Kunden. Mhm. Und wenn, dann hatten die auch keine Kamera eingebaut. Und das, also Fotoapparate waren natürlich viel seltener, Kameras waren viel seltener. Und du sagst also, das kommt also auch im Buch vor, da gab es also ein paar, die also diese Bilder gemacht haben von relativ nahen Objekten, und dann sah man auf den Bildern nichts außer irgendeinem komischen Dunstschleier oder irgend sowas. Und du sagst, dass das aufgrund dieser... Ja, das war halt dieses Herschel-Effekt. Ja, also das war die Überlegung der Subwebs und macht meiner Meinung nach Sinn. Also bei den Objekten gehe ich halt wirklich davon aus, dass es wirklich reale physikalische Objekte sind, also Maschinen, die da eben halt dann fliegen. Und da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das dann praktisch ein Nebenprodukt des Antriebs ist. Ja. Ja, Stichwort TR3B. Mhm. Ich finde es immer so lustig, eine Typenbezeichnung für einen Mythos. Also alle rätseln wir da herum und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass also meiner Meinung nach das mit der belgischen UFO-Welle ja viel interessanter ist, ein Termin, der sich ja zuvor abgespielt hat, und zwar im August 1989. Und zwar damals also auf einer Ölplattform an der Galveston Bay. Und da war es so, dass dann zwei Zeugen, also der eine nennt sich Chris Gibson und der andere irgendwie Grain Winton, also da kann man dann auch mal nachgoogeln, die beiden hatten da eben halt dann eine ganz merkwürdige Konfiguration am Himmel gesehen, eben halt dann eines der klassischen schwarzen Dreiecke, so wie wir sie halt dann auch von Belgien her kennen. Dieses Objekt hatte allerdings dann eben halt eine Eskorte, und zwar hat er dann geschrieben, dass da eben, oder die beiden Zeugen haben das dann so ausgesagt, dass also ein Tankflugzeug wohl mit dabei war. Hinter dem flog dann dieses schwarze Dreieck, und eskortiert wurde das Ganze von zwei F-111 Jets. Und das fand ich dann eigentlich recht interessant, vor allem natürlich die zeitliche und örtliche Nähe zur belgischen Sichtungswelle. Vor allem, wenn man natürlich dann eben halt noch diese Kuriosität da mit dem Jamming mit einbezieht, könnte das dann durchaus ein Hinweis darauf sein, dass wir es hier bei diesen schwarzen Dreiecken, die da in Belgien eben halt dann unterwegs waren, und aufgrund eben halt des Umstandes, dass, sagen wir mal so, diese ganzen exotischen Sekundärerscheinungen wie Entführungen völlig gefehlt haben. Es gab keine Humanoiden, es gab auch sonst nicht irgendwie irgendwelche paranormalen Vorfälle drumherum. Das ist also wirklich eben halt eine etwas merkwürdige Militäroperation war, die man da gestartet hat. Ja, bleiben wir bei dieser Theorie. Ich meine, okay, wenn jetzt diese Sichtung tatsächlich so passiert ist, dass die also, wann sagst du, im Oktober 1989? Nein, das war im August 89. August, und, okay. Ja, genau. Und die Welle begann ja, also das Interessante ist ja, also wenn man sich mit der belgischen Sichtungswelle beschäftigt, weiß man ja, dass so die ersten Fälle so im September waren. Also ganz vereinzelt. Und das wird sich dann also wirklich übergangslos, geht das dann eben halt dann also von dieser Sichtung im August 89 bis hinein in den November 89 haben wir eben halt dann hier so also praktisch diesen Sichtungsverlauf. Und das könnte durchaus eben halt eine Möglichkeit sein, dass da also neue Militärtechnologie eben halt dann eingesetzt und getestet wurde sie wohl nicht, weil die waren wohl schon so weit ausgereift, dass man sie dann auch einsetzen konnte. Also wenn da jetzt wirklich, über Norwegen sagst du, Nein, das war nicht Norwegen, das war in der Nordsee und zwar auf der Höhe von Großbritannien, also okay. Galveston Bay. Ah, okay. Also wenn man da jetzt wirklich so ein Dreieck, so ein klassisches, sage ich jetzt einmal, mit einem Tankflugzeug gesehen hat, dann würde ich sagen, ist das ein ziemlich starkes Indiz dafür, dass es sich dabei um sehr terrestrische Technologie, wenn auch unbekannte, handelt. Aber die Frage ist aber dann, aber okay, das ist jetzt, das kann man jetzt der ETH, also der Extraterrestrienhypothese, durchaus gegenüberstellen. Mein Bauchgefühl sagt mir sogar, dass diese Erklärung für die belgische Welle die wahrscheinlichere ist, aber was weiß ich nicht. Aber das Verhalten dieser Objekte und was die dann gemacht haben, ist aber jetzt auch sehr absurd. Ich meine, wenn ich jetzt das hat man ja bewusst gemacht. Aha. Das hat man bewusst gemacht, um das Ganze dann auch irgendwie, dass sich das selbst irgendwie diskreditiert. Ich gehe das von zwei verschiedenen Dingen an. Also erstens mal, diese Objekte, dass die überhaupt gesehen worden sind, hing halt damit zusammen, dass diese Objekte ja auf sich aufmerksam gemacht haben. Also ich hatte ja diesen einen Fall, den ich da ja praktisch mit dem Zeugen ja telefonisch mal besprochen hatte. Da war es ja so, er hat ja diese Autopanne und stand dann neben einem Feld. Und er merkte ja nichts. Also er schraubte und von dem Dreieck war überhaupt nicht zu sehen, bis das Ding seine Lichter eingeschaltet hat. Ja. Das heißt, also, das Ding hätte einfach vorbeifliegen können, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Also es fällt halt schon auf, dass die dann natürlich dann im absoluten Tiefflug Lichter einsetzen, also wirklich unübersehbar. Also das war natürlich ganz klar eine Show. Also die wollten gesehen werden. Und ist natürlich dann die grundlegende Frage, weshalb will man gesehen werden? Und das könnte natürlich dann eben halt dann auch durchaus eine Möglichkeit sein für die Option Nummer 2. Man muss ja wissen, dass ja damals so, hat es jetzt ja auch im Ankündige angeschnitten, damals ja die Mauer gefallen ist und Russland bzw. die ehemalige Sowjetunion sich da ja auch schon im internen Auflösungsprozess befunden hat. Und ein Aspekt ist mir kurioserweise nicht etwa über russische Webseiten aufgefallen oder über russische Forscher, sondern das hatte, glaube ich, sogar der Ilo Brandt von Ludwig in seinem letzten ausgesprochenen UFO-Buch mal erwähnt, dass es da wohl eine Sichtung von einem schwarzen Dreieck auch in Russland gegeben hat und wohl ein Scharmützel mit einer russischen Militärinstallation. Und das Kuriose ist, dass ich auch bei weiteren angelsächsischen Autoren, ich werde da auch mal zum Thema mal ein Buch verfassen, also kein Buch verfassen, sondern Artikel verfassen zum Buch, dürfte das da wohl nicht reichen, die 3-4 Berichte, sozusagen also TR-3Bs über der UdSSR. Und da war es eben halt dann auch so, dass dann immer wieder Militärinstallationen sozusagen auf ihre Einsatzfähigkeit geprüft worden sind. Also ich neige ja stark zu Verschwörungshypothesen und ich denke mir, dass die Amerikaner hier ihre neu entwickelten taktischen Aufklärer oder was auch immer, aufgrund der Größe könnten das natürlich auch Transporter sein, dass sie die in Belgien eingesetzt haben und zwar also wirklich mit dieser, so wie Hau drauf, ja, dass man die dann überall rumfliegen lässt. Gleichzeitig gibt man dann eben halt, dann winkt man immer wieder ab, wenn also der Verdacht kommt, es seien hier die Amerikaner. Die Amerikaner haben ja dann auch gesagt, ja um Gottes Willen, da sind wir nicht und wir doch nicht und das muss dann irgendwas anderes sein. Und irgendwann einmal, also wenn man jetzt die Zeitungsartikel von damals liest, ich habe die ja komplett, weil ich hatte ja diesen News-Clipping-Service, den der Johannes ja zugeschickt hat, war die erste Arbeitshypothese tatsächlich die, dass die Amerikaner eben halt dann irgendwas dort einsetzen, einfach aufgrund der Nähe zu diesen Stealth Maschinen oder Stealth-Bombern, die hatten, also sowohl die Farbe als auch eben mal so die Bauweise, das ähnelt halt sehr stark. Und nach und nach wurde diese Arbeitshypothese dann immer mehr eben halt dann in Richtung IT-Hypothese verlagert, und als praktisch dann die Absolution in Belgien stattgefunden hat, aha, also diese schwarzen Dreiecke, das sind jetzt außerirdische Raumschiffe, das sind keine Amerikaner, tauchen die eben halt plötzlich in der Sowjetunion auf und ärgern da die russische Armee. Das kann natürlich ein Zufall sein, will ich nicht ausschließen, aber ich denke da in der Hinsicht eigentlich nicht an einen Zufall. Vor allem, wenn ich natürlich dann auch mir man darf natürlich die belgische Welle ja nicht alleine betrachten, sondern ich sehe das Ganze natürlich dann auch immer im Kontext mit den amerikanischen Berichten. Und es gibt ja da dieses National Institute for Discovery Science, dass da dieser Bigelow, dieser mehrfache Milliardär eben halt dann gegründet hat. Die haben da so 4-5 Jahre forschen dürfen, da hatten wir ja auch schon mal die im Rahmen von dieser Skinwalker Ranch, und die haben sich ja dann auch mit diesen schwarzen Dreiecken in den USA beschäftigt und hatten einfach mal die Berichte ausgewertet, die von MUFON gekommen sind und von NUFORC. Und haben diese ganzen Berichte eben mal dann auf eine Karte übertragen, und auf dieser Karte waren auch Luftwaffenstützpunkte, und die haben halt dann festgestellt, dass dieser Flugverlauf zwischen diesen, also da, wo diese schwarzen Dreiecke mit schöner Regelmäßigkeit fliegen, sah so aus, dass die von einem Luftwaffenstützpunkt zum anderen geflogen sind, ja, oder dass diese Sichtungen sich also wirklich in der Nähe von Luftwaffenstützpunkten konzentriert haben. Und ich hatte das ja heute auch schon mal erwähnt, es gibt ja so eine amerikanische Basis, die nennt sich Fort Bragg, also es gibt mehrere Installationen, die nennen sich so, die gibt es eine in Texas, eine in North Carolina und so weiter, und da tauchen diese Objekte dann auch mit schöner Regelmäßigkeit auf, und es gibt auch eine weitere Basis da in Illinois, beziehungsweise in Illinois, das ist so dieses Cat Scott Air Force Base, wo diese schwarzen Dreiecke eben halt dann auch immer wieder auftauchen. Und mir ist halt aufgefallen, dass die amerikanischen Militärbasen, die jetzt, sagen wir mal, global ausgerichtet sind, also es gibt Militärbasen, die fliegen, die haben Einsätze nur im Land selber, also Infrastruktur oder wenn der Luftraum überwacht werden muss, und es gibt natürlich so größere Luftwaffenbasen, in denen halt also global operiert wird, da schicken die Drohnen los und da werden Spezialteams losgeschickt oder, wenn es mal sein muss, diverse Terroristen, und kurioserweise häufen sich da an diesen Basen wirklich die Sichtungen von schwarzen Dreiecken. Und ich denke mir, dass das also wirklich dann Militärgerät ist, das auch eingesetzt wird. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Zeugen aus Serbien, der sich mal bei der MUFON gemeldet, also MUFON USA gemeldet hat. Der hat gemeint, dass dann also zur Zeit, als dieser NATO-Überfall auf Serbien stattgefunden hat, dass also eines dieser schwarzen Dreiecke tatsächlich also mit Raketenbodentruppen, serbische Bodentruppen unter Feuer genommen hat. Es gibt einen Zeugen aus Kanada, der so ein schwarzes Dreieck mal beobachtet hat. Da fand scheinbar ein Militärmanöver statt. Da gingen dann eben mal dann auch Raketen von diesem Ding los. Und es gibt dann auch Zeugenberichte, also von GIs, die in Afghanistan und im Irak, also mitten in militärischen Operationen, das heißt, wo Jets aufgestiegen sind, Transporter, Bomber, alles Mögliche, die hatten dann eben mal dann auch diese schwarzen Dreiecke dann eben mal dann da auch mit ausgemacht. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, so diese ganzen Fakten dann zusammenkommen lasse, es ergibt sich für mich eigentlich ziemlich sicher, dass diese schwarzen Dreiecke wirklich ein amerikanisches Produkt sind. Es gibt auch einen sehr schönen Bericht, den kann man auch auf YouTube hier sich mal ansehen, von Andreas von Rethi, der ja mit dem Jochen Koop da sich im Areal von der Area 51 bewegt hat. Und die beiden haben dann also auch wirklich so ein schwarzes Dreieck dann gesehen. Dann passierte etwas total Bizarres, das heißt, dieses schwarze Dreieck hat sich also verwandelt, wobei man das natürlich in Gänsefüßchen setzen muss, in ein normale Cessna, die dann da entlang geflogen ist. Da ist er wieder, der Weirdness-Faktor. Aber das hat eine andere Vorgeschichte, und zwar, die klingt genauso verrückt, ist aber wirklich dann auch nachvollziehbar. Ich kann dann auch später nochmal einen entsprechenden Link zukommen lassen. Es gibt nämlich im Militär sowas wie Unsichtbarkeitstechnologie. Die sind nämlich dabei, es gibt dann auch in, ich weiß gar nicht, wie das Popular Mechanics oder Popular Science heißt es, die haben da 97 mal einen Beitrag gebracht über Entwicklungen, die so aussehen, dass die Oberfläche von Flugzeugen praktisch eine Beschichtung erhält, die am besten mit einer Leinwand vergleichbar ist. Und das heißt, dass ein Flugzeug, das eben halt dann also in der Luft fliegt, praktisch die das Panorama, das über dem Flugzeug ist, also praktisch der Himmel, Wolken, nach unten projizieren kann. Das heißt, also du siehst dann entweder das Flugzeug gar nicht oder eben halt nur so ein Flirren. Ja, das und, stimmt. Und wir haben also eine merkwürdige Entwicklung. Also beispielsweise bei dieser belgischen Welle war es noch nicht so, dass diese Objekte Unsichtbarkeitstechnologie angewandt haben, sondern die sind halt einfach davon geflogen. Die haben sich nicht einfach aufgelöst oder verschmolzen mit dem Himmel, während wir das heute in den USA tatsächlich haben, dass also dann so halbtransparente Objekte herumfliegen. Natürlich sind die nicht wirklich halbtransparent, das hat auch jetzt nichts mit geisterhaften Objekten zu tun, sondern nur offensichtlich besteht die Möglichkeit, dass eben halt dann die Oberfläche dieser Vehikel so gearbeitet ist, dass man darauf alles projizieren kann, was man möchte, und zu Tarnzwecken übernimmt man eben halt dann einfach den Hintergrund, also eben halt den Nachthimmel oder ähnliches. Nimmt quasi den Hintergrund mit Kameras auf und projiziert dann jeweils den von also dieser Seite. Wie das der Andreas von Rethi eben halt beobachtet hat, da meinetwegen halt auch eine Cessna hin projizieren. Ja. Mhm. Also ich denke, dass die Militärtechnologie, es gibt da ja so einen kanadischen Physiker, der hat ja auch ein Buch über Antigravitation geschrieben, wie heißt der, Paula Violette oder so, ich habe mal eine Rezension über sein Buch geschrieben. Also der meint ja, dass die schwarze Technologie, die die Amerikaner verfügen, um 100 Jahre dem voraus ist, was heute ja darum fliegt. Also wenn wir heute aus dem Fenster gucken, ist es eigentlich schon völlig veraltet, was da halt herumfliegt. Und man darf natürlich dann auch... Ja, das ist klar, weil das ist alles aus dem Zweiten Weltkrieg, inklusive unserer Raketen. Ja, Stealth-Technologie ist 60er Jahre, ist 60er Jahre Technologie, das darf man da natürlich nicht vergessen. Und man darf natürlich auch einen Aspekt nicht vergessen, und zwar die Amerikaner haben ja ein gigantisches, also einen gigantischen Verteidigungshaushalt, der liegt ja bei 500 bis 600 Milliarden Dollar. Mhm. Und da haben sie natürlich dann schwarze Projekte auch, die ja auch am Senat vorbeigesteuert werden. Das sind dann, so zwischen 30 bis 50 Milliarden kann man bei Wikipedia nachlesen, also Wikipedia im angesetzten Aber schwarze Bereich. Budgets haben eben den Sinn, dass man eben nicht weiß, wie viel da drinnen ist. Und Richtig. Diese 30, 40 Milliarden, das ist zwar eine nette Zahl, aber die sind ja eben nicht Teil des offiziellen Budgets, auch nicht Richtig. Dieser halben Billion. Also gut, die Frage stimmt, ist, was machen da ist, Sie dafür? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ja, und da kann man das Mögliche vorstellen. Aber du hast jetzt also 100 Jahre in der Zukunft und Antigravitation. Das waren jetzt so zwei Stichworte. Weil die Frage, die sich mir jetzt stellt, und wie gesagt, ich bin dieser Theorie durchaus aufgeschlossen gegenüber, weil wenn irgendwas muss es ja sein. Aber wie halten sich die Dinger denn in der Luft? Jetzt ist, ich meine, die Leute verspüren kaum einen Wind, wenn das über ihnen ist. Teilweise gibt es dann so Beobachtungen, wo, wenn es sich dann bewegt, dann Baumwipfeln, die nahe sind, dann irgendwie zu wackeln anfangen, also sich zu bewegen beginnen. Aber die hören kaum ein Geräusch, nur manche eben ein Surren. Also ich nehme an, das ist einfach ein sehr leiser Surren, das nicht alle Zeugen hören. Oder so ein Brummen oder so, manche auch vergleichen das mit so Maschinen, so irgendwie so, aber eben sehr leise. Und ich glaube, die Sobeps hat da ja auch die Theorie aufgestellt, es könnte sich um einen MHD-Antrieb handeln, einen magnetohydrodynamischen Antrieb. Das heißt, da werden also, ich nehme an, Atmosphäre wird ionisiert und dann werden diese Luft und Luftmoleküle, eben Sauerstoffmoleküle, werden dann was die Atmosphäre besteht, werden dann beschleunigt in einem sehr starken Feld und da, so hält sich das Ding irgendwie in der Luft. Aber ich meine, also das haben sie wirklich gut hinkriegt mit der Geheimhaltung, weil es hat keiner auch jetzt wirklich einen großen Plan, wie sich die Dinger in der Luft halten. Ich meine, das gibt's ja nicht. Also das mit der Geheimhaltung, das ist natürlich so. Also ich hatte ja schon mal erwähnt, ich bin ja da befreundet mit einem amerikanischen Ex-GI und da ist es halt so, es hat mir wirklich erzählt, er hat ja nichts Besonderes gemacht und er hat ja eine Schweigepflicht von 25 Jahren. Das heißt also, wenn der jetzt auspacken sollte über den Schmarrn, den er da bei der US-Armee gemacht hat, kriegt er Ärger. Und wir dürfen natürlich jetzt nicht vergessen, es ist ja nicht so, in der realen Welt läuft es ja nicht so wie bei Disclosure oder bei der Exopolitik, wo dann also angeblich hoch dotierte Generäle auftauchen und jetzt hier super Staatsgeheimnisse über ET Teamwork verraten. Also in der normalen Welt wären diese Leute entweder schon tot oder die hätten dann also mit schwersten Repressalien des Staates zu kämpfen. Also in der realen Welt ist es so, wenn du dem Militär angehörst, hast du eine Verschwiegenheitspflicht, die geht dann also entweder 25 Jahre oder lebenslang. Und wir wissen das ja heute, es gab ja, das kann man ja auch dann in alten Spiegel Ausgaben nachlesen. Es gibt ja diese Merkwürdigkeiten da im Jahr 1990 herum, war das ja so, dass da ein dreieckiges Flugobjekt über Los Angeles geflogen ist, sodass diese ganzen seismischen Stationen die Erschütterungen aufnehmen konnten und man verglich das dann mit diesem Projekt Aurora. Also das war 1990. Wir haben bis heute keinen Piloten, der gesagt hat, ja, ich war das, ich bin da mit der supergeheimen Aurora eben mal rumgeflogen und bin da über Los Angeles gedüst und hatte Spaß dabei. Warum kann er das nicht machen? Weil er, wie gesagt, dann also entweder einen Autounfall erleidet, ja, oder weil er dann eben mal seinen Pensionsanspruch das reicht ja, er muss gar kein Autounfall haben. Es reicht, dass er seinen Pensionsanspruch verliert und vielleicht im Knast landet. Seine Familie eben halt dann Probleme hat und so weiter. Und deswegen werden wir auch nicht irgendwelche Piloten bekommen, die dann sagen, ja, also das über Belgien, das war ich. Und da können wir natürlich lange warten. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, so bei diesen ganzen wilden IT-Geschichten, die da ja so im Netz kursieren, also gerade bei Disclosure, wo dann angebliche Staatsgeheimnisse herausposaunt werden. Also wer so ungefähr weiß, wie der amerikanische Militärapparat funktioniert und wie man da mit Geheimhaltung umgeht, der wird verstehen, dass man also solchen Geschichten nicht wirklich glauben kann. Und von daher denke ich jetzt auch nicht, dass da wirklich jemand auftaucht, der dann sagt, ja, also das mit diesen schwarzen Dreiecken, das waren wir und ich bin die geflogen. Also vielleicht, wenn er katholisch ist und dann irgendwann mal, also kurz vorm Tod steht, dass er sich dann vielleicht angehend dann outet. Aber es gibt eine ganze Reihe von Militäroperationen, die da gelaufen sind oder eben halt, wo unkonventionelle Flugobjekte eingesetzt wurden. Da werden die Piloten oder eben halt diejenigen, die daran beteiligt waren, sich jetzt sicherlich nicht outen. Ja, man muss nicht katholisch sein, er kann einfach nett sein. Ja, gut, amerikanisches Militär und nett sein. Ja, stimmt. Das ist natürlich dann jetzt so eine, ja. Oder überhaupt Militär und nett sein, also das, die müssen halt manchmal böse sein. Whatever. Aber die andere ganz große Frage ist natürlich die Energiequelle. Also du hast da man hat also über der Nordsee so ein Objekt mit einem Tankflugzeug gesehen. Jetzt daraus zu schließen, dass die mit Diesel fliegen, das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, weil man weiß ja nicht, was da drin ist in dem Tankflugzeug. Genau. Ja, und jetzt, das ist Frage. Aber gibt es da irgendwelche Ideen, welche Energiequelle? Weil das muss ja, also das Ding muss ja, also wenn es jetzt zum Beispiel so ein MHD-Antrieb ist, ich meine da jetzt rein völlig hypothetisch, also diese Ionisation herbeizuführen und dann diese starken Felder aufzubauen. Also ich glaube, und dann diese ganzen Scheinwerfer, die da einbaut haben, oder was immer das jetzt genau ist, ich meine, die brauchen ja unglaublich viel Energie. Und wo kommt das die denn her? Und dann noch dazu hört man ja nichts. Also wenn es jetzt ein konventionelles Triebwerk oder irgendwas wäre, dann würde man da echt mehr sein Surren hören, wenn das Ding 30 Meter über dem Kopf vom Zeugen steht. Jetzt, ja gut, vielleicht ist es dann irgendwie schallgedämpft. Puh. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Masse man da verbauen muss, dass man da den Schall irgendwie in den Griff kriegt. Und das weiß ich, dass das wirklich sehr schwierig ist. Mhm. Schalldämpfung und überhaupt alles, was mit Akustik zu tun hat. Also, die Dinger sind lautlos und offenbar aber haben ziemlich viel Saft. Mhm. Und die Frage ist, wo kommt der her? Das weiß ich nicht. Ja, ich bin kein Ingenieur. Das war eine rhetorische Frage. Ja, das war natürlich eine rhetorische Frage, aber es gibt ja die verschiedensten Überlegungen dazu. Also ich hatte das ja heute schon mal in einem Vorgespräch ja schon mal erwähnt. Es gibt ja dieses Magazin Popular Mechanics, die haben ja über diese Stealth Blimps berichtet, die von der Skunkworks wohl produziert werden. Und wobei man die jetzt natürlich nicht mit den klassischen Luftschiffen so wie der Hindenburg vergleichen kann. Also man kann das einfach mal eingeben bei Google, einfach Stealth Blimp und sich das Ganze da mal anschauen. Das wäre natürlich eine Option, dass die dann eben halt mit völlig neuer Oberfläche, völlig neuen Antriebskonzepten, also dann tatsächlich hier mit Luftschiffen unterwegs sind. Ja, aber die beschleunigen aber auch in kürzester Zeit, also da gibt es Zeugenaussagen, wonach die also in kürzester Zeit auf über 1000 km/h beschleunigt haben auf jeden Fall. Das ist und teilweise auch senkrecht nach oben. Mhm. Also Luftschiff, na. Ja, der Luftschiff erklärt, dass es schwebt und nahezu kein Geräusch verursacht. Ja. Aber es verursacht ein bisschen ein Geräusch. Und also, aber dass es dann derartig beschleunigen kann, da stellt sich jetzt wieder die Frage, wo kommt der Saft her? Wo kommt die Energie dafür her? Und wie machst du das? Also ich meine, wie stoßt sich das Ding ab? Es ist Ja, aber ich meine, gib mir, machen wir doch mal einen Deal. Du gibst mir einfach jedes Jahr 50 Milliarden US-Dollar, also praktisch das, was da eben an den schwarzen Kassen in den USA für das Verteidigungsministerium zur Verfügung steht. Und das über Jahrzehnte. Und ich kann dir sagen, ich bring dir alles zum Fliegen. Okay. Ja gut, schauen also wir mal. Vielleicht steil es auf. Du, also, ja, ne? Nee, ist jetzt natürlich dann auch rein rhetorisch gedacht. Und wir müssen uns mal vorstellen, also dieser militärisch-industrielle Komplex hat ja Zugriff auf die besten Physiker, auf die besten Chemiker, auf die besten Ingenieure weltweit. Ja, wenn ein Kapitän, und keiner von sitzt, denen dann, erzählt irgendwas. Oder verplappert sich immer. Ja, gesagt, das ist der Unterschied. Ja, also, oder fast keiner. Also wir werden ja immer geblendet von Disclosure. Ja? Ja. Da tauchen irgendwelche Leute auf, erzählen wilde Geschichten und wir glauben das. Wer allerdings, wie gesagt, weiß, wie Geheimhaltung funktioniert, der weiß, dass die wirklich Verschwiegenheitspflicht haben. Und das betrifft dann also in der Repression ja nicht nur sie, sondern auch ihre Familien. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Klappe halten und womöglich, dass meine Kinder das Studium abbrechen müssen oder meine Kinder irgendwelche Probleme haben. Also ich denke, echte Zeugen, also Leute wirklich, die was zu sagen haben, die wirst du nicht zum Reden bringen. Ein paar Schwätzer, die ihre 5 Minuten Fame haben wollen, die bekommst du gar nicht mehr raus aus der Kamera. Die erzählen dir dann irgendwas von 54 verschiedenen außerirdischen Rassen und dass hier die Aliens bei denen ein- und ausgegangen sind, weil die natürlich dann mit dem Geschwätz, was hier keiner Geheimhaltung untersteht, weil das also eindeutig gelogen ist, sonst hätten sie irgendwelche Repressalien bekommen müssen. Also von daher würde ich sagen, so echte Geheimnisträger wirst du da nicht bekommen. Aber heißt das jetzt deiner Meinung nach, wenn also die belgische Uferwelle mit großer Wahrscheinlichkeit terrestrischen Ursprungs ist, wie auch immer das gehen soll, aber okay, es ist, ich glaube auch die wahrscheinlichere Variante. Glaubst du, dass das gesamte UFO-Phänomen terrestrischen Ursprungs ist? Ja, also man kann grundsätzlich ja nichts ausschließen. Also ich selber, wer meinen Blog kennt und vielleicht von Anfang an, ich beschäftige mich ja seit 78 ja mit dem UFO-Phänomen und publiziere ja seit 88. Und wer mich so ein bisschen verfolgt hat, zumindest jetzt so in den letzten Jahren, die Blogs, der wird halt feststellen, dass ich immer mehr zu dieser terrestrischen Arbeitshypothese zurückgreife. Es hängt einfach damit zusammen, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass diese schwarzen Dreiecke beispielsweise ja also immer wieder eskortiert werden. Und zwar sowohl mit Hubschraubern als auch mit Jets. Das ist so. Also ich habe bei mir im Blog, beziehungsweise ich werde diese, da ich jetzt einen neuen Blog gemacht habe, werde diese Berichte dann eben halt dann wieder reinbringen mit den entsprechenden Fallbeispielen. Das ist aber jetzt nicht nur bei diesen schwarzen Dreiecken so. Also es gibt ausreichend Berichte, wo scheibenförmige Flugkörper mit Eskorte fliegen, also wohlgemerkt nicht irgendwie verfolgt werden, sondern die fliegen mit Eskorte. Wir haben alle möglichen Kugeln, die dann begleitet werden von Hubschraubern. Also ich bin mir ziemlich sicher, also gut, man kann natürlich dann immer sagen, ja, das ist so ein Deal zwischen den Aliens und den USA, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass also die effektive Technologie, die den Amerikanern heute zur Verfügung steht, die ist viel weiter. Es gab ja vor kurzem einen Beitrag, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, da ging es um diese amerikanischen Tomcats, das müssen wohl irgendwelche Jets sein, die auch noch im Iran heute eingesetzt werden. Das war also damals ja noch in der vorrevolutionären Zeit, als der Schah, also der Reza Pahlavi, da noch an der Regierung war. Und dann hat dieses Magazin dann eben halt dann also über diese iranischen Jets berichtet. Und dann kam eben halt dann auch das Thema darauf, dass diese Jets immer wieder mit UFOs zu tun haben. Und das Kuriose ist, dass diese sogenannten UFOs sich dann über den Atomanlagen befinden, auf die ja auch die Amerikaner so schielen. Und diese angeblichen UFOs können sich da also mit 10-facher Schallgeschwindigkeit bewegen und entziehen sich also dem Zugriff einfach damit, dass sie dann einfach davon starten und dann in die Erdatmosphäre ziehen. Also da kann man natürlich dann fragen, sind jetzt rein zufällig die Aliens jetzt auch so interessiert an den iranischen Atomanlagen oder haben die jetzt auch was gegen den Iran und arbeiten da mit den Amerikanern zusammen oder ist die amerikanische Technologie für schwarze Projekte eben halt schon so weit entwickelt, dass man dann eben halt sagen kann, also wir schicken da jetzt hier nicht unsere 0815-Drohnen, die wir jetzt so, hier in Fernsehbeiträgen man eben halt dann sehen kann, also Predator mit dieser Hellfire, mit diesen Hellfire-Raketen, die da jetzt im Jemen unterwegs sind, sondern da müssten dann also wirklich Objekte mit dabei sein, die man auch dann für UFOs wohl halten würde. Ich denke dann auch immer wieder an die Berichte über UFO-Alarm im Iran. Weshalb sollten irgendwelche Besucher aus fremden Welten sich jetzt also plötzlich für den Iran interessieren, wobei die interessanteren Atomanlagen ja in den USA oder in Russland sind. Also ja. Also ich denke, dass diese ganze schwarze Technologie, also alles, was jetzt so als außerirdisch gilt, gezielt eingesetzt wird, das ist einfach so eine Promotion, dass man dann sagt, ja, das sind jetzt nicht wir Amerikaner, weil die technischen Möglichkeiten, die diese Flugobjekte haben, die sind ja dem ja völlig überlegen. Also vergleichen Sie mal unseren F-16-Jet mal mit so einer Installation, also mit so einem Objekt, da, das kann ja gar nicht von uns sein. Und dabei wird das dann irgendwo konzipiert, entweder in Utah, da haben die ja jetzt auch so eine Basis dann errichtet, die jetzt hier noch in Deutschland relativ unbekannt sind. Es gibt also ganz gute Beiträge von den Utah UFO-Huntern, die da auf dieser Anlage sich jetzt da herumtreiben. Die nennen sie scherzhafterweise dann Area 52. Und wo dann also auch alle möglichen völlig strangen UFO-Berichte halt gemeldet werden. Ja, okay, also das heißt, kurze Antwort, wir wissen es halt nicht. Also wir haben da ein weites Spektrum an verschiedensten Beobachtungen und Phänomenen, die bis ins in dämonische Beschreibungen reichen. Es ist ein kompletter Affenzirkus eigentlich. Aber es ist wirklich spannend. Es ist spannend. Aber unsere Zeit ist vor lauter Spannung jetzt komplett vorbei. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich. War wie immer großartig, mit dir on air zu sein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Herzlichen denn Dank. Ich denke, dieses Phänomen wird uns nicht verlassen. Und du bist da, ja, das glaube ich auch. Ja. Und auch du wirst wahrscheinlich dein Interesse daran nicht verlieren. Und ich auch nicht, glaube ich, weil es ist spannend. Es hilft nichts. Und dann immer wieder stolpert man über so ein Buch wie die UFO-Welle über Belgien. Und dann ist man halt wieder angezündet. Ja, danke dir und noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank und man hört sich. Man hört sich. Danke. Okay. Schönen Abend dir. Jo, tschüss. Ciao.